O Turandot. O Turandot. O Turandot. Wie süß doch unsere Stimmen klingen. Wie zaubervoll. Wie florentinische Tenöre. Lasst uns vierstimmig singen, meine Freunde. O Turandot. So, meine verehrungswürdigen Freunde, nun wisst ihr, wer wir sind. Ihr habt unseren Tenor gehört. Unseren Bariton. Unsere vielstimmigen Stimmchen. Aber unsere Namen. Unsere Namen? Die? Kennt ihr noch? Nicht. Ich heiße Pantalon. Ich bin glücklich, mich einem verehrungswürdigen Publikum vorstellen zu dürfen. Mein Herz liegt offen vor euch. Ich grüße euch mit Achtung, Ehrerbietung und Liebe. Oh, meine verehrungswürdigen Hörer in Stadt und Land. Ich heiße Truffaldino. Auch mein Herz liegt offen vor euch und ich grüße euch mit noch größerer Achtung. Meine Ehrerbietung ist noch bietiger und meine Liebe noch lieblicher. Brigella, grüße euch. Erlaube mir, Achtung und Ehrfurcht zu Füßen zu legen. Meine Damen, meine Herren. Meine Damen, meine Herren, es ist eine wissenschaftlich erwiesene Tatsache. Erstens, ich verehre euch hoch. Zweitens, tief. Drittens, ich heiße Tartaglia. Viertens, ihr werdet das Spiel hören von Turandot, der Prinzessin aus China. Oh, Turandot. Reizende Prinzessin. Klügste Prinzessin. Schönste Prinzessin. Rein wissenschaftlich, die Tatsache steht fest, die Prinzessin ist schön. Die Prinzessin ist jung, die Prinzessin ist klug, die Prinzessin ist reich. Liegt an ihrem Vater, der das traurige Vergnügen hat, Kaiser von China zu sein. Aber trotz Reichtum, Schönheit, Klugheit, die Prinzessin Turandot ist, unter uns gesagt, ein nichtswürdiges Biest. Macht vorwärts, meine Freunde. Die Anbetungswürdigen am Lautsprecher werden ungeduldig vor so viel Geschwätz. Auch wenn es aus so schnellen Lippen fließt wie den Pantalons. Und Frigellas. Truffaldinos. Und Tartaglias. Und nun, meine schönen Damen, meine wertgeschätzten Herren, schwingt euch auf die Reittiere der Fantasie und reitet mit uns nach China. Genauer gesagt, nach Peking. Noch genauer, vor das Stadttor. Denn vor diesem Stadttor steht Kalaf. Prinz. Jung. Männlich. Fürstlich. Im Augenblick allerdings etwas heruntergekommen. In Lumpen gehüllt. Wie es einem politischen Flüchtling zukommt. Nun... Meine Anbetungswürdigen. Blüht auf in Lieblichkeit, Ergötzlichkeit, Albernheit und Ernstlichkeit. Den Schmachtenden zur Ehre. Den Liebenden zur Lehre. Auf jetzt, Kalaf, lass deine jugendliche Fürstenstimme erschallen. Oh, denn ich bin berauscht. Fände ich doch auch in Peking einen Menschen, der freundlich mir sein Antlitz neigt und meinem unruhvollen Herzen Heimstatt ist. Gut schon, sehr schön. Was unterbrichst du ihn? Weil jetzt der alte Barak auftritt. Der Barak kennt den Kalaf. Der Kalaf kennt den Barak. Einst war der alte Barak der Erzieher Kalafs. Doch jetzt heißt Barak nicht mehr Barak, sondern Hassan. Warum? Er geht sich aus der Handlung. Da hast du recht. Beginnen wir nochmal von vorn. Von vorn? Natürlich von vorn. Bist ein jugendlicher Held, Kalaf. Hast eine so schöne Stimme. Lass sie uns noch einmal hören. Oh, denn ich bin berauscht. Fände ich doch auch in Peking einen Menschen, der freundlich mir sein Antlitz neigt und meinem unruhvollen Herzen Heimstatt ist. Doch still, dort kommt ein Mann. Wer ist, der so geschwollen seinen Schmerz hinausschreit in die trockene Lüfte Chinas? Beim bronzenen Konfuze. Kalaf! Barak! Mein teurer Prinz, ihr seid es, so aus Fleisch und Blut. Mein alter, treuer Barak hier. Ihr seid es und ihr lebt. Oh, schweig! Um alles in der Welt, verrat mich nicht. Jetzt kommt ein längerer Bericht. Wissenschaftlich gesprochen, Exposition. An jenem Tag, da unser Reich zerbrach, das Land zersplitterte, floh ich in kläglicher Verkleidung nach Astrachan. Oh, Barak Hassan, wollte ich sagen. Nichts blieb mir von dem Überfluss der Not erspart. Der Durst, der Hunger, das faule Stroh. In Kaikubat, am Hof des Karasanenzaren, verdingte ich mich als Gärtnerjunge. Ein hochgeborener Prinz und dieses Unglück beim bronzenen Konfuze. Sieh, jener Zar, er war der Vater einer Tochter. Und diese Tochter war der blumenholde Freundin, Adelma hieß sie. Wie oft begegnete der samtne Blick der Schönen meiner niederen Arbeit. Ach, Hassan, dieser Blick. Er drang durch die zerlumpte Hülle hindurch und traf mein tiefgebeugtes Herz. Oh, Hassan, dieser Blick. Ein Krieg jedoch gen Altun. Den mächtigen Kaiser Chinas? Eben den. Den Herrn Pekings? Ja, dieser Krieg. Er brach auch diesem Reich die Krone ab. Auch dieses Reich ging unter in dem Flammenstrahl der Not. Was aus der rosenlieblicher Gespielen der Königin der Veilchen und des Lindenflieders, was aus Adelma wurde, weiß ich nicht. Nimm denn das Leid kein Ende? Und immer neue Not und neue Qual. Und niemals Glück. Vielleicht nennst du es Glück, dass wir nach Barlas trieben. 4 lange Jahre schleppte ich Lasten dort um mageren Lohn. Da zeigte sich der Wetterstrahl des Glücks. Ein Lieblingsvogel strich dem Fürsten, der diese Stadt regiert, davon. Mit Klugheit und Geschicklichkeit fing ich das Tier und brachte es dem mächtigen Herrn vor seinen Thron. Der fragt mich aus nach meinem Namen, wer ich sei und bin. Ich trage Lasten, sagte ich, bin arm und meine alten Eltern darben. Mehr konnte seine Schmeichlermine meinem Munde nicht entlocken. Er ließ ins Armenhaus den Vater und die Mutter schaffen und gab Befehl, auf dass sie gut versorgt ihr Lebtag seien. Im Haus der Armen, Hassan, lebt der König, lebt die Königin. O guter Herr, lasst uns für einen Augenblick dem Jammer Tränen opfern. Doch mir ward Lohn. Es war das Glück, das ich mit jenem Vogel eingefangen hatte. Der Fürst von Barlas schenkte mir ein Pferd, ein taugliches Gewand und diesen Beutel. Gold, Barak, Gold! Ich riss mich aus der treuen, elternmüden Armen. Nach Peking zog ich hin mit meinem Gold. Hier stehe ich nun. Mein Blut ist noch nicht trübe und mein Sinn ist frisch. Barak, ich will das Leben jetzt in übervollen Zügen wie einen Becher leeren. Und Rache will ich, Hassan, Rache! Ich will die Schmach, die uns beschieden war, auf jener frechen Frevler Sündgen Scheitel häufen. Dann soll in meines Vaters Silberhaar der alte Kronreif neu ersprießen. Und meine alte, kranke Mutter in neuen Blütenmeeren süße Düfte atmen. Was soll dies lernen? Die Musik? Was lernen? Die Musik? Ja, diese Töne meine ich. Hört nicht auf dieses Schauspiel. Sagt mir doch, lieber guter Herr, wo fandet ihr in Peking eures Leibes Obdach? In diesem Gasthaus dort hat eine gute Frau mich aufgenommen. Sie hat mein Pferd versorgt. Wenn es dies Gasthaus ist und eine gute Frau, dann war es meine Frau. Dein Weib? So bist du reich gesegnet. Ich will vor Alturm den Kaiser treten und die Gunst erbitten, in seinem Heer zu dienen. Zum Kaiser ihr? Zum Kaiser ich. Bleibt hier, beim Nabel aller Götter. Welch Schrecken furchtbar lähmt die Stimme dir. Ihr sollt nicht in die Stadt. Ihr sollt euch nicht gelüsten lassen, diesem Schauspiel beizuwohnen. Was ist es? Sprich, erkläre dich. Des Kaisers Tochter Turandot ist schön. Was kümmert's mich? Schön ist sie, grausam auch und klug. Und weiter nichts? So hör doch zu, denn diese Turandot... Wie? Turandot? Der Name dämmert in mir auf. Fiel nicht der Sohn des Königs Kaikobad durch ihre Hand? Mein Kalaf, dieses langhaarig niederträchtige Geschlecht. Und Turandot? Das Weib ist schön. So wunderbar an Schönheit, dass keines Malers Pinsel sie erreicht. Und klug dazu. So klug, mein Herr, wie eines tückischen Buben hinterlistiger Dolch. Und deshalb hältst du mich zurück? Ich will zur Stadt, zum Kaiser will ich hin. Konfuzius, steh mir bei. Hör doch zu Ende erst. Ich weiß. Ich habe schon vernommen, das Geschwätz und laut gelacht. So, Hassan, so. Ihr lacht darüber? Ich weiß. Schon lange wollte sie der Kaiser einem Mann vermählen. Doch er, der Kaiser, der seine Tochter über alles liebt, er hatte nicht die Macht, zur Heirat sie zu zwingen. Ich weiß, dass jeder Freier im Angesicht des ganzen Hofes drei Rätsel lösen muss. Löst er sie nicht? Verfällt sein Kopf dem Schwert. Wenn er sie löst... Wird sie sein Weib. Doch keiner hat bis an vermocht, der Rätsel dunklen Sinn zu deuten. Hier, seh die Köpfe auf der Stange über unserem Tor. Ach, so ist es also wahr? Kein Märchen? Kein Geschwätz. Ist Wahrheit. Sieh, was will der Mensch, der dort so schreit und stöhnt? Es ist mein Freund. Soeben steckt man den Kopf des Prinzen, dem er diente, auf die Stange. Gott, steh mir bei. Hassan, mein Prinz ist tot, dem ich in langen Jahren treu gedient. Verzaubert von dem Glanz des trügerischen Bildes ihrer Schönheit. Fluch, Turandot! Wenn ihr gesehen hättet, was ich gesehen habe. Dies Bildnis noch, das Bildnis ihrer abgefeimten Schönheit in seinen Händen. Legt ihr den Kopf auf eines Henkers Klotz? Verdammte Teufelsfratze! Oh, könnt ich doch zugleich mit diesem Bildnis auch Turandot hier in den Schmutz der Gasse senken! Beim ewigen Konfuze dieser Weiber. Was macht ihr da? Lasst dieses Bildnis liegen. Ein Bild, nichts weiter. Ich will doch sehen, was diesem Bild so unerklärbar grause Macht verleiht. Zurück, mein Herr, zurück. Konfuzius mit dem goldenen Nabel und alle Haupt- und Nebengötter, helft mir in dieser Stunde. Gebt mir das Bild, Kalaf. Was sehe ich? Ein holdes Antlitz, die Augen voller Güte. Unglückseliger Jüngling. O Turandot. Es ist umsonst, verloren ist auch er. Ich will zu dir, o Turandot, zu dir. Ich will mir deine Schönheit erkämpfen, auch wenn du Rätsel sinnst, die ohne Deutung sind. Die Rätsel sind unlösbar, hört auf mich. O Turandot, ich komme zu dir. Bravo, bravissimo. Das nenne ich Ausdruck. Wahrlich, das ist pathetisch gesprochen. Das geht zu Herzen. O meine Anbetungswürdigen, meine hochverehrten Hörer, wenn ihr noch Tränen habt, so seid bereit, sie jetzt so zu vergießen. Denn was im ersten Akt begann, setze ich im zweiten fort. Und deswegen beginnen wir jetzt mit dem zweiten Akt. Zweiter Akt. Ein trefflicher Akt, ein zauberhafter Akt, beinahe ein vornehmer Akt. Denn dieser Akt spielt im Thronsaal des Kaisers Alto. Ach, meine hochverehrten Damen und meine wertgeschätzten Herren, wir müssen euch wiederum bitten, die Flügel eurer reichen Fantasie zu entfalten, um mit uns zu fliegen in den kaiserlichen Palast zu Peking. Großer Saal. Zwei Eingangstüren. Die eine links. Die andere rechts. Rechts steht ein Thron. Und links steht ein Thron. Zwei Throne also. Auf dem Fußboden. Ein Teppich aus Persien. An den Wänden. Gold. An den Türgriffen. Diamanten. Wir selbst. Pantalon. Brighella. Trifaldino. Tartaglia. Wir selbst, mit eurer gütigen Erlaubnis, spielen in diesem Akt seiner großmächtigen Majestät von China erlauchteste Minister. Ah, diese Musik. Eine würdige Musik, eine majestätische Musik. Sie bedeutet, dass nunmehr Altoum, der Kaiser von China, persönlich auftritt. Wir spielen diese Musik jedes Mal, wenn der Kaiser erscheint, damit dann jeder gleich weiß, mit wem er es zu tun hat. In diesem Stück wird er zweimal auftreten. Das erste Mal tritt er jetzt auf. Psst. Er ist bereits aufgetreten. Als Eure Majestät ergebenster Minister erlaubt sich Trufaldino, die goldenen Herrscherfüße seiner Majestät mit einem Kuss zu grüßen. Erhabenster Monarch, ihr seid die Butterblume auf der grünen Wiese der Menschheit. Ihr seid die Perle in dem Kranz der Könige. Still! Seht ihr nicht die zornigen Falten auf der Purpurstirn des Herrschers? Der Kaiser aller Kaiser ist unwirsch. Dann lasst die fröhliche Musik verstummen. Sie passt nicht zu den erhabenen Falten auf der erhabenen Stirn unseres erhabenen Herrn. Unserer Majestät Sinn verachtet heute die Musik. Ja, ja. Hier sitze ich nur auf meinem kaiserlichen Thron und denke. Und immer nur das eine, denke ich, nicht auszudenken. Nicht auszudenken. Ich würde gerne, meine treuen Diener, mich jetzt von meinem Sitz erheben und euch den Willkomm sagen. Allein der Kummer zieht mich nieder. Und so bleib ich sitzen. Fast jeden Tag muss ich erlauchten Prinzen edle Köpfe abschlagen lassen. So geht das nicht mehr weiter, meine Freunde. Wie oft habe ich schon den Eidschwur, den ich dem bleiernen Konfuze getan, verflucht. Es ist umsonst. Ich kann den Eid nicht brechen. Wenn mich mein Turandotchen nicht so über alles liebte in der Welt, wenn mein einziges Kind nicht meinem Vaterherzen so nahe stünde. Ach, Freunde. Ich ertränkte sie mit meinen eigenen Händen in einem gelben Meere. Oh, man müsste ein Gesetz erlassen, das diesen Jammer wendet. Endet. Beendet. Also wendet. Und dieses Unglück nimmt kein Ende mehr. Schon wieder steht ein Freier vor der Tür. Hat man dem Konfuzius auch Opfer dargebracht, dass er dem unglücklichen Jüngling den rechten Rätsel löst, Verstand gibt? Ein Opfer, Majestät. 500 Opfer. 500 edle Pferde sind in Opferrauch verwandelt, 200 Büffel noch dazu und 100 Schweinchen. Na, das reicht. Wenn ich mir die untertänigste Bemerkung gestatten darf, bis heute hat es noch nie gereicht. Ja. So holt den Prinzen vor mein Auge jetzt. Vielleicht, dass ich mit väterlichem Zuspruch ihn noch auf andere auf bessere Wege führe. Oh, Majestät, ihm wird es gehen, so wie es allen ging. Turandot sehen und Optime. Kopf ab. Optime. Kopf ab. Wir müssen es zumindest versuchen. Bei meinem väterlich-chinesischen Dreispitz. Der junge Mann möge kommen. In diesem Augenblick bin ich nicht mehr Minister, sondern Tartaglia und will euch kurz sagen, dass nunmehr Kalaf auftritt. Natürlich weiß hier niemand, dass er Kalaf heißt. Darf auch niemand wissen. Er tritt auf. Verneigt sich. Fällt auf die Knie. Verneigt sich noch einmal. Die Musik klingt aus. Und wir sind wiederum Minister. Chinesische Minister. Gesalbte Majestät von China. Steh auf, mein Sohn. Wahrlich, du bist schön gebaut, trägst deinen Kopf mit Anstand auf dem Hals. Und eben deshalb dauert mich dein Kopf. Darf ich den Namen wissen und das Heimatland? Ich bin ein Prinz. Und fügt es so der Himmel, muss ich zum Tode gehen, wird vor dem letzten Atemzug mein Name kundgetan, mein Stamm und Reich genannt. Wie wäre es, Majestät? In diesem Fall... Man könnte einmal... So wollen wir gutgläubig sein und seinen Worten glauben. Nur hör mal her, mein Sohn. Nimm einmal an, du findest nicht die Deutung jener Rätsel. Weißt du, was dann geschieht? Tod oder Turandot? Ja, das spricht sich leicht daher. Nein, nein, ich will nicht, dass man dich zu Tode führt. Ich habe Mitleid. Tritt zurück, mein Sohn. Tod oder Turandot? Flieh, junger Mann, noch ist es Zeit. Ich will nicht Mörder deiner Jugend werden. Tod oder Turandot? Er will nicht hören. Was soll ich ihm noch sagen? Mit allergütigster Erlaubnis. Ich sage euch, die studiertesten Leute sind über die Rätsel gestolpert, dass es eine Lust war, mit anzusehen, wie sie ihre Köpfe bei diesem Sturz verloren. Denn das sind keine Rätsel, in denen es so heißt. Es macht Tick-Tack und wenn die Uhr dann runterfällt, ist sie zerschlagen. Was ist das? Oh nein, das sind hintergründige, untergründige, abgründige Rätsel. Rätsel, hinter denen es jedes Mal heißt, Optime, Kopf ab. Optime, Kopf ab. So, wenn ihr jetzt noch Mut habt, die rätselratelöse Schlacht zu schlagen, kann ich euch auch nicht helfen. Tod oder Turandot? Tartaglia, mein Kanzler. Versucht es ihr. Mit Erlaubnis. Tod oder Turandot? Fragen wir uns wissenschaftlich, was heißt Tod? Tod heißt erstens, man sieht nichts mehr. Zweitens, man hört nichts mehr. Drittens, man riecht nichts mehr. Viertens, man fühlt nichts mehr. Fünftens, man schmeckt nichts mehr. Ergo, man lebt nicht mehr. Warum lebt man nicht mehr? Weil man tot ist. Das sind wissenschaftliche Argumente, bewiesen durch Überlegung und Erfahrung. Wer ist in diesem Falle nun tot? Der Tote, das seid ihr. Warum seid ihr der Tote? Weil ihr tot seid. Das sind ebenfalls wissenschaftliche Argumente. Tod oder Turandot? Aha, oder Turandot, da liegt es. Wer ist Turandot? Was ist Turandot? Wissenschaftlich gesehen eine Frau, eine junge Frau, vielleicht eine schöne Frau, aber eine Frau ohne Herz. Wer für eine Frau ohne Herz sterben will, verdient, dass er lebt. Also verdient ihr zu leben. Lebt! Seid ihr überzeugt? Tod oder Turandot? Ach, die Verblendung! Zum letzten Mal, steh ab von deiner Bitte! Erhabene Majestät, ihr edlen Räte, verachtet nicht den Trunkenen, der immer nur die eine Antwort hat, die aller Rätsel Sinn umspannt und alle Lust der Welt und alles Leid. Tod oder Turandot? Wenn er nichts Besseres will, verdient er es nicht besser. Nun treibt das Spiel dem Höhepunkt entgegen. Nun bitten wir um geschätzte Aufmerksamkeit. Denn eben jetzt kommt sie. Die reizende Prinzessin Chinas. An ihrer Seite. Erstens die Sklavin Selima. Zweitens Adelma. Vielleicht entsinnen sich die Verehrten noch. Im ersten Akt hat der Prinz Kalaf bereits von ihr berichtet. Sie war der rosenliebliche Gespielin und hatte einen Blick. Dieser Blick hat sie nicht davor bewahrt, nach der Eroberung Kaikobats die Sklavin Turandots zu werden. Uns aber ziemt es jetzt zu schweigen. Wie ich euch verehre. Wie ich euch liebe. Wie ich euch bewundere. Erhabene Herrin der Rätsel. Wer ist so kühn? Wer wagt es heute, meiner Rätsel unlösbaren Sinn zu prüfen? Hier steht er, Kind. Es wäre gut gehandelt, du wolltest ihn zum Gatten wählen und ihm die Rätselprobe ganz erlassen. Wenn du kein Mitgefühl mit deinen Freiern hast, hab es ein wenig doch mit deinem gramgebeugten Vater. O Selima, süßeste Prinzessin, sieh diesen Menschen an. Wie seltsam rührt mich doch sein Anblick. Fast fühle ich Mitleid. Gib dem drei Leichträtsel und er ist der eure. Und meine Ehre. Soll ich um eines Mannes willen meinen Ruhm verschenken? Einen Augenblick, bitte. Nur eine ganz kurze Unterbrechung. Jetzt nämlich tritt Adelma nach vorn. Wirft einen Blick auf Carla. Spricht monologisch. Bitte? Was muss ich sehen? Bei allen Himmeln. Ist es derselbe nicht, den ich am Hofe einst in Karasanien als niedersten der Sklaven meines Vaters, des Königs, sah? Er ist ein Prinz. Nun wohl, so hat das Herz das meinige, das seine Recht erkannt. Ist gut so, es genügt. Wir können weitergehen. Es spricht Prinzessin Turandot. Mein Prinz nur, wollte ich sagen. Steht ab von diesem Wagnis. Ich bitte euch, Prinz. Ich habe nie in meinem Leben zu einer Bitte mich erniedrigt. Euch aber will ich bitten. Dringt nicht auf meine Rätsel. Geht, junger Prinz. Ich schenke euch das Leben. Nehmt mein Geschenk und geht. Oh, welcher Klang der Stimme, welch hohes Wesen, welch liebliche Gestalt, welch klarer Geist. Und alles dies so hold in einem kostbaren Gefäß vereint. Oh, Turandot, und hätte ich 1000 Leben, 1000-fältig gäbe ich sie für die Gnade hin, vor euch zu stehen. Was soll ich tun? Was rät Adelma mir? Es geht um euren Ruhm, Prinzessin. Gebt ihm die schwersten Rätsel, die ihr je erdacht. Ich will das Mittel finden, ihn vor dem Tode zu erretten. Der Ruhm, die Ehre. Macht euch bereit. Der Tod ist euch gewiss. So soll es wieder sein. So lese ich nunmehr das Gesetz jetzt vor. Peking, China, den 2. März und so weiter, gezeichnet, versiegelt, unterschrieben. Altoum, Kaiser von China. Oh, dieses bittere Gesetz. Macht euch bereit, mein unbekannter Herr. Vernehmet aus dem schönen Munde Turandots das erste Rätsel. Sie ist der Menschen Freund und Feind zugleich, ist fern von uns und doch ist hier ihr Reich. Sie ist die Wahrheit und ist doch nur Schein. Sie ist vergänglich und wird ewig sein. Sie ist uns wohl vertraut, doch kann sie niemand kennen. Nun musst du, Jüngling, ihren Namen nennen. Optime Kopf? Ich hab's. Wenn schwieriger kein Rätsel ist, oh Turandot, so ist das Glück mir hold. Sprich, deute meine Worte. Jenes Ding, das aller Menschen Freund und Feind zugleich, fern von uns ist und doch auf dieser Welt, das Wahrheit ist und doch nur Schein, vergänglich und voll Ewigkeit, das wohl vertraut uns ist und dennoch niemand kennt, die Sonne ist's. Optime! Kopf auf! Optime! Kopf auf! Bene, bene, bene, er hat's getroffen. Ins Schwarze getroffen. Ins Licht getroffen. Die Sonne getroffen. Ach, ich küsse dich, mein guter Junge. Lass es genug sein, meine Tochter. Erlasse ihm die anderen Rätsel. Konfuzius, verwirr ihm den Verstand. Mein soll er sein, mein. Erhabenste Prinzessin, zu milde sind eure Worte, zu klar. Stellt andere Rätsel ihm mit dunklerem Sinn. Sonst bricht ihr gleich einem Dieb in das Geheimnis eures Herzens ein und stiehlt euch Ruhm und Ehre. Ich bin noch nicht besiegt. Das zweite Rätsel. Großer Baum, in dem das Erdenleben jedes Menschen sich verströmen muss. Älter hat es keinen Baum gegeben, immer grünt er in der Zeiten Fluss. Und, o Wunder, auf der einen Seite schimmern seine Blätter heitern Lichts. Doch der Schimmer trügt, die andere Seite zeigt sich schwarz und düster, wie das Nichts. Ob Kopf? Oh, wie leicht ist dieses Rätsel. Wie offen liegt sein Sinn vor mir. Der große Baum, in dem das Erdenleben sich verströmt, der älter ist als jeder Baum auf dieser Welt, der immer grünt im Fluss der Zeiten, der auf der einen Seite dem Licht, dem Tag ist zugekehrt und auf der anderen schwarz und düster wie das Nichts. Es ist das Jahr mit seinen hellen Tagen, dunklen Nächten. Optime! Kopf auf! Optime! Kopf auf! Bene, bene, bene, es ist das Jahr! Getroffen! Wiederum getroffen! Oh, welche Freude! Himmel, führ ihn gut zu Ende! In einem Augenblick wird euer Ruhm dahingeschwunden sein. In einem Augenblick wird er euch Gattin nennen. Gutes Weibchen und Herzenskind und... Und? Er soll mein Gatte werden? Niemals! Das dritte Rätsel ist so scharf wie eines Henkers Schwert. Und wie an diesem Schwert sein Hals, so wird an diesem Rätsel sein Verstand zerbrechen. Mein kluger Prinz! Kannst du mir sagen, fremder Mann, welch Ding dies ist? So groß, dass es dem Mächtigsten genügt. So eng, dass es den Regsten bindet. Es kann dir keiner sagen, wo es liegt. Und ist so leicht zu finden, dass jeder es hier findet. Ob? Weh, er verliert sich, scheint verwirrt. Fass dich, mein Sohn, fass dich. Denk nach, so tief du kannst. Nun bist du mein. Armseliger, du schweigst? Du selbst hast dir dein Urteil zugesprochen. Optime, Kopf. Turandot, es war nur eure Schönheit, die mich mit jedem Glanz verwirrte. Ein Ding so groß, dass es dem Mächtigsten genügt, den Regsten bindet und niemand sagen kann, wo es hier liegt und doch ist es so leicht zu finden, dass jeder es hier findet. O Turandot, es ist das Grab. Optime, das Grab. Optime, das Grab. Komm an mein Herz. So hat das blutige Gesetz an diesem Tag sein Ende gefunden. Und, Turandot, versprich mir, deinem Gatten... Halt ein! Du sollst nicht hoffen, dass dieser Mann mein Gatte wird. Ich verlange ihm morgen noch 3 Rätsel aufzugeben. Zu wenig Zeit war mir zur Probe eingeräumt. Zu wenig Zeit zur Überlegung. Nun aber mal zur Sache, Prinzessin. Es war Gesetz und das ist nun erfüllt. Recht so, Brigella. Du kannst den Kaiser Chinas nicht länger mehr betören. Das Gesetz ist erfüllt. Ich überlasse es den Ministern, ihren Spruch zu fällen. Meine allergnädigste Prinzessin, ich sage nur, wir brauchen keine Rätsel mehr. Es hat sich ausgerätselt. Wir brauchen auch keine Köpfe mehr. Es hat sich ausgeköpft. Der Meinung bin auch ich. Die Rätsel waren wissenschaftlich gestellt, ihre Lösungen wissenschaftlich geprüft und als wissenschaftlich richtig anerkannt. Mit dem Köpfen ist es vorbei. So sage ich denn, der fremde Jüngling soll jetzt sich zu erkennen geben und dann die Priester her. Mein Vater, nein. Hab Mitleid doch. Ich will das nicht mehr hören. Mein Entschluss steht fest und dabei bleibt es. O Herr, hab Mitleid doch. Gewährt der Prinzessin diese Bitte. Seht doch, mir blüht kein Glück, wenn sie mich hasst und mich verachtet. Um meiner Liebe willen, Herr, gewährt eure Tochter diese Bitte. Nein, sag ich nein. Warum denn auch? Soll dann die ganze Angst und Sorge von vorne anfangen? So gehen wir denn zum Tempel. Doch am Altar wird eure Tochter sterben. Sterben? Du, Turandot, willst sterben? Nun will ich selbst die Frist erzwingen. Denn ich, der unbekannte Prinz, will dir ein Rätsel stellen, erhabene Prinzessin. Nenn mir den Namen jenes Königssohns, der so erniedrigt ward, dass er für wenige Kupfermünzen Lasten tragen musste. Nenn mir den Königssohn, der dann nach diesem Unglück im Augenblick des höchsten Glücks hinabgeworfen ward in tiefstes Leid. Löst du dies Rätsel nicht, so bist du morgen um die gleiche Stunde mein, für immer. Es gilt. Ich werde morgen dich mit deinem Namen rufen. Das war nicht vorgesehen. Dafür gibt es doch kein Gesetz. Da müsste eine Notverordnung erlassen werden. Schweig still! Der Kaiser soll entscheiden. Ich sage nur das eine. Ich bin ein alter Mann und bin es leid. Denkt, was ihr wollt. Tut, was ihr wollt und geht hin, wohin ihr wollt. Ihr habt in jedem Fall meinen Segen. Und lasst mich endlich wieder mal regieren. Denn schließlich bin ich ja auch Kaiser noch von China. Meine Verehrungswürdigsten, nachdem ich hoffen darf, dass ihr den zweiten Akt mit eurem Verstand begriffen und eurem Herzen aufgenommen, wird euch nunmehr die Neugier dem dritten Akt entgegenführen. Dieser dritte Akt ist ein kurzer Akt. Ein jungfräulicher Akt. Ein Seelenakt. Denn es treten nur Damen darin auf, für deren Tugend wir unsere Hand in jedes Feuer halten würden. Ohne die Hoffnung ganz aufzugeben, sie ein wenig zu verbrennen. Auf, meine Freunde, Fantasie, Fantasie? Adelma steht vor euch, die Sklavin Turandots. Und will euch ihre Seele anvertrauen. Avanti, Adelma, avanti. Ach, ich bin zerrissen. Mein eigenes Herz ist meiner Seele Gram. Wenn ich in Ehrfurcht meiner Herrin diene, so muss auf diesen kühnen Jüngling ich verzichten. Ich aber kann es nicht. Zu deutlich spricht der Pulsschlag meines Herzens. Mein ist er. Soll er sein und muss er werden. Gut, gut. Bene, bene. Nun tritt Turandot auf. Auch sie ist zerrissen. Oh, zerrissen bin ich. Zerreißen könnte ich alles. Oh, diese Schmach. Diese Schande. Den Namen muss ich wissen. Heute noch den Namen. Den Namen werde ich euch wie ein Juwel vor eure Füße legen. Heute noch. Ausgenügt. Bene, bene. Ihr Blütendüfte am Lautsprecher. Ihr Himmelsrosen hinter der Antenne. Oh. Zu früh, zu früh. Du bist noch nicht angekündigt. Wir kündigen dich jetzt an. Also dieser O-Ruf entquoll dem Munde Timurs. Diesen Namen habt ihr noch nicht gehört, Verehrungswürdige. Darum muss ich euch sagen, wer er ist. Timur ist der Vater Kalafs. Man hat ihn, wie im ersten Akt berichtet, in ein Armenhaus gebracht. Die Sorge doch um seinen Sohn. Und die Erinnerung an sein Königtum brachten ihn auf die Beine. Bis hier nach Peking. Jetzt eben hat er seinen Sohn gesehen. Und darum rief er O. Oh, sehe ich recht. Bei meinem weißen Bart, bei meinem altersmüden Körper, bei meinen wunden Füßen war das nicht. So höre mich doch an. Ich bin es. Erkennst du mich nicht mehr? Er schenkt mir keinen Blick. Er leugnet seinen Vater. Oh, welch ein Jammer, vom eigenen Sohn nicht mehr erkannt zu werden. Das hätte er nicht sagen sollen. Vater, Sohn, das ist zu viel. Daraus lassen sich wissenschaftliche Rückschlüsse ziehen. Aus diesem Grund? Und weil in jenen Zeiten China ein Land mit hellen Ohren war? Legt man in Ketten ihn. Und schleppt ihn hin zu Turandot. Die in diesem Augenblick gerade dabei ist, ihre Diener, Sklaven, Eunuchen auf ihre Weise nach dem Namen des Jünglings zu befragen. Ich peitsche euch zu Tode. Den Namen will ich wissen. Adelma sagt den Namen. Noch kenne ich ihn nicht, erhabene Prinzessin. Vielleicht wird meine Peitsche dir den Namen in die Sinne treiben. Hier, hier. Die liebliche Prinzessin scheint erregt. Hier, Selima, das ist das Zaubermittel, das du suchtest. Die dreigeflochtene Peitsche. Was macht ihr da? Was wollt ihr hier? Wen bringt ihr da, entmannte Männer? Du stille Güte der Morgenröte. Was ist das für ein Mann? Du gebenedeites Licht des abendlichen Mondes. Ihr macht mich rasend. Mildtätige Prinzessin des Morgen, des Abendlandes, dieser Mann. Kennt ihr den Namen? Er hat gesagt, das ist mein Sohn. Oh, dank euch, ihr treuen Herzensdiener. Du also kennst den Namen dieses unbekannten Prinzen? Ich bin sein Vater. So kennst du wohl den Namen deines Sohnes. Schweig still, sag ihr den Namen nicht. Es geht um deines Sohnes Glück. Was? Schweigst du? Er schweigt. Bin ich allein denn von allen Menschen ausgestoßen und verlassen? Will denn von allen Göttern keiner sich erbarmen? Kann dieser Himmel so grausam und so unbarmherzig sein, mich in das Ehebett zu zwingen? Zählt denn Jungfräulichkeit und Lieblichkeit, zählt Klugheit, Keuschheit so wenig bei den ewigen Mächten? Oh, Selima, Adelma, schnell, bring deinen goldenen Krug. Ich glaube, mir kommen Tränen. Ich glaube, wir brauchen euch nicht zu sagen, dass soeben Musik erklungen ist. Ihr werdet an der Musik erkennen, dass ein neuer Akt begonnen hat. Ein sanfter Akt, ein listiger Akt. Ein Schlafgemachakt. Der vierte Akt sozusagen. Kala, Prinz, unerkannt in Peking, liegt wach im Schlaf oder schlafend wach und wartet auf den Morgen. Die Zimmer sind verriegelt. Befehl des Kaisers. Ein liebenswürdiger Befehl, ein freundlicher Befehl. Damit ihm niemand das Geheimnis seines Namens entlocken kann. Doch auch in China gibt es Geld. Und auch in China sind die Wachen Menschen. Psst, psst, leise, leise. Im Augenblick bin ich nicht Trovaldino, sondern der Minister des Königs. So wollen wir mal sehen, ob da nicht Anhaltspunkte sind, aus denen man mit Fantasie und auch Geschick den Namen finden kann. Ah, er keucht im Schlaf. Keuchen ist K. Ah, er zwinkert mit dem Auge. Auge ist A K-A-K. Er ballt die Fäuste. Faust gleich F. Er ballt die Fäuste nochmals. Gleich F-F. Kaff. Er flüstert vor sich hin. Es klingt wie E und R. Was? Kaffer? Kaffer? Ah, der Kerl hält mich zum Besten. Was macht ihr hier? Nichts, nichts. So geht. Ich bin im Auftrag der Prinzessin hier. Ich gehe schon. Oh, süße Stunde. Wie hold er schläft. Wie? Was? Ein Gespenst. Oh, edler Fürst. Ich bin gekommen, nicht um deinen Namen listig auszuforschen. Geh, geh. Du betrügst mich nicht. Sieh mir ins Antlitz. Kennst du mich? Ich sah dich in der Nähe Durandots. Nicht auch in einem Garten schon? Adelma? Tochter König Kaikobatz. Einst eines mächtigen Fürsten Tochter. Jetzt niedere Sklavin nur. Adelma! So hat ein Gleichgeschick uns Gleiches zugeteilt. Lass dich von Leidenschaft zu Turandot nicht blenden. Schon wieder Turandot und immer Turandot? Was ist denn Turandot? Falsch, gemein und niedrig. Dir und deinem Leben Feindin, das ist Turandot. Sobald es Tag wird, mordet sie dich hin wie all die anderen. Nein, das kann sie nicht. Die Mörder sind bereits gedungen. Das will Turandot. Wo du auch bist, dein Schatten ist der Tod. Oh, Timor. Oh, mein Vater. Oh, wüsstest du die Not, die Qualen dessen, der dir die Last des Alltags lindern wollte. Was ward aus deinem Kalaf, deinem Sohn? Kalaf und Timor. Ja, Turandot. Nimm, was du forderst, berausche dich an meinem Blut und lache, lache, lache. Noch leuchtet dir ein Hoffnungsschimmer. Die Wärter sind bestochen. Komm, Prinz, folg mir. Zwei schnelle Pferde warten schon auf uns. Und ehe der neue Morgengruß sich niederfließt, sind wir geborgen. Prinzessin, geht. Ich bleibe in meinem Kerker. Ich will den Tod erleiden, wenn Tod die einzige Gnade ist, die Turandot mir schenkt. So stirb! Du Unbekannter. Auf, Kalaf, auf! Im Theater sind die Nächte kurz. Und darum dämmert jetzt der Morgen auf. Nun gilt's. Ich schreite meinem Grab entgegen. Mein Grab heißt Turandot. Nicht zu früh klagen, mein guter Prinz. Wer früh klagt, stirbt früh. Mit dem Sterben hat es noch Zeit. Darum auch mit dem Klagen. Denn wir sind im Augenblick nicht die kaiserlichen Minister, sondern nur Brighella, Trofaldino, Pantalon, Tartaglia. Und führen euch nicht in das Grab, sondern in den fünften Akt. Fünfter Akt. Ihr hört es bereits an der Musik. Es ist kaiserliche Musik. Also wird der Kaiser auftreten. Und wenn der Kaiser von China auftritt? Steht immer etwas Besonderes zu erwarten. Warten wir ab. Musik aus. Seine kaiserliche Majestät, der Kaiser von China, will einen Monolog halten. Da hat mir mein Geheimdienst einen Brief geschrieben, in dem es schwarz auf weiß steht, wer dieser Jüngling ist, woher er kommt und wie sein Name lautet. Ich weiß jetzt alles. Doch meiner Tochter Turandot geschieht nur recht, dass sie ihr Köpfchen plagen muss, um diese Nuss zu knacken. Führt jetzt von links den unbekannten Prinzen vor mein Antlitz und hier von rechts die ungeratene Tochter. Auftritt von links? Kalaf. Auftritt von rechts? Turandot. Mein gnädiger Monarch, ich grüße euch in Demut. Guten Morgen, mein... Fast hätte ich Schwiegersohn gesagt. Erhabener Monarch, verspottet nicht den letzten Gang des Todgeweihten. Traurige Stimmung, wie ihr hört. Die müssten wir ein wenig untermalen. Musik. Trauermusik. Die traurige Musik, die düsteren Zeichen meines Schmerzes. Ich weiß, dass sie dein Herz erfreuen. Die Hochzeit ist bereitet, ja. Ich sehe es wohl. So wisse denn, es war mir nicht vergönnt, den Namen zu erforschen. Ich bin besiegt. O Turandot, wirf einen Blick in meines Herzens Kammer und sieh, wie deine Trauer meine Freude tötet. Wenn du nicht fröhlich meine Hand ergreifst, so lass mich lieber den dunklen Gang gehen in das Nichts des Todes. Hier wird nicht mehr gebettelt und herumgeklagt. Du hast verloren, Turandot. Jetzt will ich lustige Töne hören und eine Hochzeit sehen. Ihr freutet euch zu früh, ihr alle. Oho. Nun wird sie energisch. Sie hat noch etwas in der Hinterhand. Zu früh hob dich mein guter Vater in jene wolkenlosen Höhen des Glücks. Zu früh gabst du dem Rausch des Siegs dich hin. Geh jetzt und suche dir ein anderes Weib für deine Liebe. Geh, Kalaf, Timurs Sohn. Das saß. Adelma hat geschwätzt. Das wird ein Schreck sein für den armen Kalaf. So, Kalaf, nun zeige mal den verehrungswürdigen Hörern, wie erschreckt man sein kann, wenn man den eigenen Namen hört. Verloren. Oh, Turandot. Verloren. Halt mich fest, mein Pantalon. Der ganze Divan dreht sich wie ein Kreis. Ich habe selbst mir dieses Grab gegraben. Zu tief habe ich geliebt. Zu tief. Oh, hätte ich gestern nur die Rätsel falsch gelöst, dann wäre ich heute schon von aller Qual befreit. Geliebter Prinz, ich kann kein Wort mehr sagen. Nur weinen. Weinen. Weinen. Macht einmal nur ein gutes Ende, gütige Prinzessin. Jetzt. Leben oder Tod. Kalaf blickt umher. Wie irr. Sucht etwas? Hat es schon. Aha, dachte ich mir. Ein Dolch aus China-Stahl. Die allgemeine Mörderei geht an. Turandot, bitte Stichwort, damit sich unser Kalaf selbst entleiben kann. Kalaf! Was willst du tun? Das fragst du noch. Du Wesen, kalt und hart wie Stein. Du warst es, die mir sagte, geh jetzt und suche dir ein anderes Weib. Fern soll ich leben? Leben ohne dich? Nein, ich will sterben. Komm, Dolch, du letzter, einziger, geliebter Freund. Kalaf, du sollst nicht sterben. Leben sollst du. Hörst du leben für mich, oh Kalaf? Betrug war alles. Das ganze Volk soll wissen, dass es nicht mein Verdienst des dunklen Rätsels Lösung zu erforschen. Doch, Kalaf, nicht nur, weil es Gesetz und Recht so ist, gebe ich hier zu, dass ich besiegt von dir. Nein, weil von dem ersten Augenblicke an, da ich dich sah, mein Herz gefangen war und ich besiegt. O Turandot, unendlich ist die Flut des Glücks und ich ertrinke in den Wogen. O Turandot. O liebster Mann. Genug, genug. Jetzt folgen die üblichen Liebesworte. Wie wir sie vom Theater, aus dem Kino und aus dem Leben kennen. Halt! Da ergreift schon wieder jemand den Dolch. Adelma ist's, natürlich. Ach, so lebt denn Kalaf und du, Turandot. Lebt denn im Glück, wenn ihr es könnt. Und hier, als Hochzeitsgabe, soll deinen Leichnam ihr den euren nennen. Du hast mir alles, was ich war und liebte, genommen. Dein Bruder stahlst du mir, den Vater, unser Land. Zur Sklavin hast du mich erniedrigt. Und endlich raubtest du mir noch den Geliebten. Mit einem Fluch im Munde führe ich den Dolch in meinen Leib. Rasch, sag ich, rasch, da ist Hilfe vonnöten. Kalaf springt zu. Entwindet ihr den Dolch? Turandot geht zu ihr hin. Küsst ihr die Hand, die Stirn, den Mund. Der Kaiser weint. Vor Glück. Vor Freude. Vor Trauer. Und wird Mensch. Nein, Kinder, hätte ich das gewusst. Ich gebe dir die Freiheit, Adelma. Und alles, was du je verloren hast, das sollst du wieder haben. Denn, unter uns gesagt, die Köpfe waren alle aus Papier. Die Jünglinge, ich meine, die richtigen, die hab ich mit Labsal wohl versehen, heimlich aus dem Verlies gelassen, dass sie dann bei lebendigem Leibe nach Hause reiten konnten. Ja. Auch ein Kaiser hat manchmal einen Einfall. da sich zum guten Schluss nun alles wendet, vergangenes Unrecht begraben ist, das Leid, das ich den Menschen brachte, vergessen, so lasset uns die traurige Geschichte mit einem Lied beschließen, das unseres Glückes Anfang werden soll. Das Hochzeitslied. Musikanten, das Hochzeitslied, das Hochzeitslied. Endlich, es ist soweit. 3, 4. Nun, meine würdigen Freunde, wir hoffen, dass ihr das Spiel verstanden habt und an dem tiefen Sinne euch gelabt, dass ihr gehört die Lieblichkeiten, Ergötzlichkeiten, Albernheiten und Ernstlichkeiten, den Schmachtenden zur Lehre, den Liebenden zur Ehre. Ja, und da bliebe uns eigentlich jetzt nur noch zu sagen, aus. Sie hörten Turandot nach Carlo Gozzi, eine Produktion des NWDR 1952 mit Erich Ponto, Efi Gotthard, Elsbeth Jäger und vielen anderen. Regie Ernst Rollerwo, Komposition Klaus Haashagen.